Tja, da lag er also, unser schöner Weihnachtsbaum, den Mrs. Patton, meine Wirtin und Haushälterin, und ich, John McPherson, Privatdetektiv, mit so viel Liebe und Mühe herausgeputzt hatten. Man wird sich erinnern, dass Mr. Randall Wilson, der Supermarktgeschäftsführer, ihn zu Boden gerissen hatte, nachdem ich ihn, Wilson, nicht den Baum, mit einer rechten Geraden voll am Punkt getroffen hatte. Er war unverschämt gewesen zu Marjorie Slater, meiner Klientin, und hatte den Volltreffer mehr als verdient. Im Übrigen hoffe ich, dass man sich des Weiteren erinnern wird, wie alles angefangen hatte. Mit Marjorie Slaters Auftrag, nach dem verschwundenen Harry Roche zu suchen, den sie als ihren Verlobten ausgab. Seit dem Mittag des 24. Dezember war er wie vom Erdboden verschluckt und erst am Morgen des 27. Dezember wieder aufgetaucht, in der Nähe der Tennisplätze im Regent's Park. Tot, mit einem Messerstich im Rücken. Der Autopsiebefund sagte aus, dass der Mann seit ungefähr 5 bis 7 Stunden tot war, als man ihn fand. Und die Frage, wo Harry Roche die Weihnachtsfeiertage verbracht hatte, war zunächst nicht zu beantworten. Scotland Yard, richtiger gesagt mein früherer Boss, Chefinspektor Albert Nutting, der den Fall bearbeitete, trat einstweilen genauso auf der Stelle wie ich. Wenn auch Wilson, der Supermarktgeschäftsführer, zu oberst auf der Liste der Tatverdächtigen stand. Doch hatte er ein Alibi. In der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember war er mit Marjorie Slater zusammen gewesen, der angeblichen Verlobten des ermordeten Harry Roche. Das war alles etwas verworren, wie es Kriminalfälle zu Anfang ebenso sind. Genauso undurchsichtig war, jedenfalls zunächst, warum mich Marjorie Slater am Abend des 28. Dezember ziemlich nervös und aufgeregt aufsuchte, kurz darauf gefolgt von ihrem Mr. Wilson, der sich in meiner Wohnung aufführte, als sei er da zu Hause. Er war der typische Schönling und mir schon deshalb unsympathisch. Im Verlauf unserer Auseinandersetzung kam zur Sprache, dass Chefinspektor Nutting den Verdacht hatte, Wilson habe Marjorie Slater in der Mordnacht ein Schlafmittel eingegeben, damit sie fest schlief, während er seine Wohnung verließ, um Harry Roche zu ermorden. Das war freilich nicht zu beweisen, erregte jedoch Marjorie Slaters Aufmerksamkeit und sie sagte, sie habe sich am Morgen des 27. Dezember in der Tat so merkwürdig müde gefühlt, wie zerschlagen. Daraufhin ließ sich Mr. Wilson grinsend zu der geschmacklosen Bemerkung hinreißen. Du warst müde, in Ordnung. Schließlich haben wir nachts ja auch nicht Psalmen gesungen. Marjorie Slaters Gesicht lief dunkelrot an. Sie biss sich auf die Zähne, dass ihre Backenknochen hervortraten. Das glatte Filmgesicht des Supermarktgeschäftsführers war plötzlich hässlich. Ich schlug, ohne zu signalisieren, zu. Er fiel um und mit ihm der festliche Weihnachtsbaum, dass es klirrte, knisterte und raschelte und ein Regen von Tannennadeln auf meine Perserimitation niederging. Marjorie Slater schrie auf und ich sagte, fröhliche Weihnachten. Dann rappelte sich Wilson wieder auf, schüttelte ein paar Mal den Kopf und sagte, das zahle ich Ihnen heim, Mann. Randolph! Plötzlich hatte er eine Pistole in der Hand. An die Wand stellen! Umdrehen! Beine auseinander! Mach dich nicht unglücklich, Randolph! Mir fiel ein, wie erzieherisch doch Gangsterfilme wirken. Mr. Wilson hatte seine Lektion auswendig gelernt. Doch darf ich sagen, dass ich auch die meine kannte. Schneller, als er wohl gedacht hatte, machte ich eine Kehrtwendung um 180 Grad und stieß das rechte Bein in die Höhe, wie ein Fußballtorwart, der den Ball ins Feld zurückschlägt. Mit dem Fuß traf ich Mr. Wilsons Hand und der Revolver fiel zu Boden. Ehe er sich wieder zusammengerafft hatte, hielt ich ihm seine eigene Waffe entgegen. Ach, ein 22er. Ein Handtaschenrevolver für Damen, Mr. Wilson. Kein Schießeisen für einen Mann. Jetzt reicht's aber wirklich, Randolph. Warum spielst du hier verrückt? Hast du zu viel getrunken? Vergessen Sie es, Mr. McPherson. Er weiß nicht, was er tut. Sie überschätzen mich, Miss Slater. Ich bin kein Gott. Und der Satz stammt ja wohl aus der Bibel. Doch will ich mal annehmen, dass Mr. Wilson betrunken ist. Zuerst Hausfriedensbruch, dann gewaltsame Nötigung mit der Waffe. Das reicht, um ihn wieder hinter Gitter zu bringen. Egal, ob er Harry Roche umgebracht hat oder nicht. Spielen Sie sich nicht auf, McPherson. So, und jetzt verlassen Sie meine Wohnung. Komm, Marjorie, er wirft uns hinaus. Ich bleibe. Schön, wie du willst. Wenn du wieder vernünftig geworden bist, halten Sie keine lange Reden. Ihren Spielzeugrevolver können Sie sich morgen abholen. Wieso haben Sie überhaupt eine Waffe? Oh, das ist ganz legal. Ich habe sogar einen Waffenschein. Wollen Sie ihn sehen? Nein, ich nicht. Aber weiß Chefinspektor Nutting, dass Sie einen Revolver besitzen? Nein, er hat mich nämlich nicht danach gefragt. Also geben Sie ihn schon her. Morgen, Mr. Wilson. Es liegt mir fern, mir fremdes Eigentum anzueignen, aber entschuldigen Sie, ich traue Ihnen nicht. Also, gute Nacht. Komm, Marjorie. Nein. Na, wie du willst. Wenn du wieder vernünftig geworden Sie bist... Sie sollen keine langen Reden halten. Hören Sie! Ja? Ach was, gute Nacht. Trinken Sie noch was, Miss Slater? Ja, gern, danke. Dann schwiegen wir. Sie ließ sich in meinem Paradesessel am Kamin nieder und trank. Und ich trank auch. Ich hatte Schwierigkeiten, einen Gesprächsanfang zu finden. Dann kam sie mir glücklicherweise zuvor. Sie haben sich sicherlich gefragt, warum ich eigentlich gekommen bin, Mr. McPherson, nicht wahr? Wenn es nicht wichtig ist, brauchen Sie mir keine Erklärung abzugeben. Es war, weil ich plötzlich Angst hatte. Angst? Vor wem? Nein, nein, das ist nicht das richtige Wort. Ich konnte einfach seine Gesellschaft nicht mehr ertragen. Sie sprechen von Mr. Wilson? Ja. Wir waren zusammen aus, um seine Entlassung zu feiern. In so einem italienischen Restaurant in der Charing Cross Road. Mhm. Es heißt Portofino. Und es ist wirklich nicht wichtig. Es liegt natürlich ganz bei Ihnen, wie viel Sie mir sagen wollen, Miss Slater. Aber da Sie mich schon mal als Privatdetektiv ins Vertrauen gezogen Damit haben... Damit hat es nichts zu tun. Sondern? Er sprach so lieblos von Harry. Er war wütend, weil ich mich nicht so einfach damit abfinden kann, dass er tot ist. Er hätte es nicht anders verdient, sagte er. Er nannte ihn einen Dummkopf, der sich was eingebildet habe und die Realität nicht anerkennen wollte. Und in diesem Augenblick hasste ich ihn. Ich konnte es nicht eine Minute länger in seiner Gegenwart aushalten. Ich lief hinaus und hielt ein Taxi an. Und dann sah ich, dass er mir nachfuhr. Und plötzlich wusste ich nicht, wo ich hin sollte. Und dann nannte ich dem Chauffeur ihre Adresse und... Es war übrigens dasselbe Lokal, wo ich mich mit Harry verabredet hatte. Am 24. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte jetzt gehen. Bitte rufen Sie mir ein Taxi. Ach, Unsinn. Ich bringe Sie nach Hause. Aber wenn Sie Mr. Wilson jetzt nicht über den Weg laufen wollen, dann bleiben Sie noch eine Weile. Sein Wagen steht noch unten. Hören Sie, Miss Slater, ich kenne diese Typen wie Mr. Wilson. Der gibt nicht so leicht auf. Und wenn Sie bedenken, dass er im Verdacht steht, Harry Roche getötet zu haben... Nein, nein, das glaube ich nicht. Das hat er bestimmt nicht getan. Und Ihre Müdigkeit am Morgen danach... Haben Sie nicht vor ein paar Minuten selbst an die Sache mit dem Schlafmittel geglaubt? Ja, für einen Moment glaubte ich wirklich, dass es so gewesen sein könnte. Randolph ist kein Engel, das weiß ich, und nicht erst seit heute. Aber dass er kaltblütig einen Mord geplant haben soll, mit mir als seinem Alibi, nein, nein, das traue ich ihm einfach nicht zu. Wer weiß schon, was er einem anderen zutrauen kann. Da befinden Sie sich auf einer falschen Fährte, Mr. McPherson. Aber in sehr guter Gesellschaft. Chefinspektor Nutting ist davon überzeugt, dass er es getan hat. Glauben Sie, dass Sie ihm den Mord anhängen können? Ja, wenn das wahr wird, dann brauchen Sie das nicht. Und wenn das nicht wahr? Naja, lassen wir das. Ja, lassen wir das. Ich möchte jetzt gehen. Er ist weg. Bringen Sie mich nach Hause? Ja. Ich folgte ihr verdrossen. Ich gebe zu, dass ich nicht unbefangen genug war, die Konstellation Harry Roche tot und Randolph Wilson hinter Gefängnisgittern nicht verlockend zu finden. Doch sie war ganz offensichtlich unrettbar in ihren Chef verschossen. Dagegen war nichts auszurichten. Als ich am anderen Morgen erwachte, fühlte ich mich wie gerädert. Ein wüster Traum musste mir die Nachtruhe vermiest haben, und ich erinnerte mich, dass sowohl Marjorie Slater wie Mr. Wilson und Albert Nutting darin eine Rolle gespielt hatten. Ebenso Mrs. Patton im Nachthemd und Lockenwicklerhaupt und dann noch eine weitere Person, die mir jedoch nicht mehr gegen war. Gegen 10 rief Mr. Wilson vom Supermarkt an und sagte, gut gelaunt, wie es sich anhörte und offenbar besser ausgeschlafen als ich, dass er einen Boten schicken würde, um seinen 22er-Revolver abzuholen. Eine halbe Stunde später erschien Helen Webster, das Sommersprossenfräulein, auf der Bildfläche und brachte Fröhlichkeit ins Haus. Guten Tag, Mr. McPherson. Guten Tag. Siehst du das? Mr. Wilson schickt mich, um irgendein Päckchen abzuholen. Hat er Sie noch nicht angerufen? Ja, ja, doch, doch. Ich habe schon alles vorbereitet. Hier. Was ist denn hier passiert? Ja? Hatten Sie einen Orkan im Zimmer? Ach, Sie meinen den Weihnachtsbaum. Ja, den hat's gestern Nacht umgehauen. Ach, da sind ja noch jede Menge Kringel dran. Mhm. Sie sind zwar schlecht für die Zähne, doch ich mag sie. So. Darf ich? Ja, Sie dürfen. Bedienen Sie sich, Miss Webster. Ja, darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Das wäre fein. Das wäre fein. Na ja, gut. Dann entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Ich ging in die Küche, wo mich Mrs. Patton mit empörtem Blick empfing. Das wird ja immer schlimmer mit Ihnen, Mr. McPherson. Weshalb? Machen Sie Ihre Eroberungen jetzt schon im Kindergarten? Ihre ausschweifende Fantasie macht mir Sorgen, meine Liebe. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt, wie Sie sich erinnern werden. Machen Sie mir bitte frischen Tee. Mein Kindergartengast ist durstig. Sie haben eine hübsche Wohnung, Mr. McPherson. Und dass Sie mit Ihrer Mutter zusammenwohnen, finde ich prima. Oh, Mrs. Patton ist meine Wirtin und meine Haushälterin, Miss Webster. Oh, ich bin eine dumme Gans. Nein, Sie sind ganz reizend. Vielen Dank. Sie war sichtlich geschmeichelt und lächelte mich etwas verlegen von unten herauf an. Und plötzlich wusste ich, wer die fünfte Person in meinem Traum gewesen war, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Ich beschloss, das imaginäre und das reale Erscheinen des Mädchens zusammenzufassen und das Ganze als Hinweis zu nehmen, mich etwas ausführlicher mit ihr zu beschäftigen. Der Tee dauert eine Weile. Haben Sie es eilig, Miss Webster? Oh nein, ich habe Zeit. Man ist zwar ziemlich angebunden, aber versklaven lasse ich mich nicht. Richtig. Man muss bezeiten damit anfangen, sich gegen die Widrigkeiten des Lebens zu behaupten. Das haben Sie sehr schön gesagt, Mr. McPherson. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie, die so viel Verständnis für die Jugend aufbringen. Sie werden es nicht für möglich halten, Miss Webster, aber ich habe heute Nacht von Ihnen geträumt. Machen Sie keine Witze. Doch, das ist wirklich wahr. Geträumt? Richtig geträumt? Ja, wenn ich es Ihnen sage. Ach, du dicker Vater. Sie sind natürlich gescheit genug, sich nichts dabei zu denken, nicht wahr? Warum auch? Träume sind Schäume. Außerdem sind Sie ja in Miss Slater verliebt und haben bestimmt nicht die Absicht, mich einzukochen, oder? Einzukochen? Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ich glaube. Doch was Miss Slater angeht... Bitteschön, ich will ja nichts gesagt haben, wenn es Ihnen unangenehm ist. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Mrs. Patton. Ich habe Sie für Mr. McPhersons Mutter gehalten. Ist das nicht komisch? Sehr komisch, ja. Danke, Miss Patton. Habe ich was Blödes gesagt? Oh nein, es ist nicht weiter schlimm. So, dann trinken Sie mal Ihren Tee. Danke. Aber was den Altersunterschied angeht, so wäre es doch ohne weiteres möglich, oder? Naja, der Altersunterschied, darauf kommt es nicht immer an. Da haben Sie vollkommen recht, Mr. McPherson. Zwischen Mann und Frau zum Beispiel, da ist er doch völlig egal. Finden Sie nicht auch? Das kann schon sein. Ich tippe, dass Sie auch ungefähr 15 Jahre älter sind als Miss Slater. Ja, höchstwahrscheinlich. Na, hören Sie mal, das müssen Sie doch wissen. Naja, doch entschuldigen Sie, Miss Webster. Ich wollte eigentlich über etwas anderes mit Ihnen reden. So? Ja. Worüber denn? Es handelt sich um die Auseinandersetzung zwischen Ihrem Geschäftsführer und diesem Mr. Roche am Mittag des 24. Ach so. Wissen Sie irgendwas davon? Das habe ich ja alles schon diesem Inspektor von Scotland Yard erzählt. Wären Sie vielleicht so nett und würden mir das nochmal erzählen? Naja, es war so. Die beiden haben sich gestritten, wissen Sie, in Mr. Wilsons Büro. Und ich dachte schon, sie würden aufeinander losgehen und sich prügeln. Mhm. Sie haben den Streit also mit angehört? Ja, doch ich konnte nicht verstehen, worum es ging. Wir hatten nämlich schon geschlossen, müssen Sie wissen. Nur ich war noch da. Warum? Ich musste noch sauber machen. Als Lehrmädchen muss man das ja. Zustände wie im Mittelalter, sag ich Ihnen. Ach, haben Sie Mr. Roche gesehen oder haben Sie ihn nur gehört? Als er hereinkam, habe ich ihn gesehen, doch dann nicht mehr. Mr. Wilson muss ihn hinten rausgelassen haben, weil vorn ja schon zu war. Und da sind Sie ganz sicher? Natürlich, wie hätte er sonst hinausgekonnt? Ja, merkwürdig ist nur, dass Mr. Roche von dem Zeitpunkt an nicht mehr gesehen wurde und niemand weiß, wo er sich über Weihnachten aufgehalten hat. Ich weiß, das stand ja in der Zeitung. Ha. Und was geschah dann? Wann? Naja, als Mr. Roche wieder gegangen war. Mr. Wilson hat mich ganz schön zusammengestaucht, sag ich Ihnen. Warum? Er fuhr mich an, was ich herumzuspionieren hätte und wieso ich überhaupt noch da sei. Na, ich bin ihm aber nichts schuldig geblieben, das dürfen Sie mir glauben. Ja, davon bin ich überzeugt. Es hätte nicht viel gefehlt und wir wären aufeinander losgegangen. Zum Glück hatte ich ja den Besen in der Hand. Aber dann sagte er, nichts für ungut und ich solle schauen, dass ich heimkomme. Da war Mr. Roche offenbar schon nicht mehr da. Ja, wahrscheinlich. Sie können einem wirklich ein Loch in den Bauch fragen, Mr. McPherson. Entschuldigen Sie. Wollen Sie noch was wissen? Ja. Dass Ihr Geschäftsführer, Mr. Wilson, im Verdacht steht, diesen Mr. Roche getötet zu haben, das wissen Sie. Keine Ahnung habe ich. Davon stand nichts in der Zeitung und dieser Scotland Yard-Inspektor hat auch nichts davon gesagt. Ist ja toll, Mr. Wilson, ein Mörder. Naja, dem traue ich alles zu. Ich komme von dem Gedanken nicht los, dass Roche gar nicht fortgegangen ist aus Mr. Wilsons Büro, verstehen Sie? Nein, wieso denn? Weil er zu dem Zeitpunkt schon tot war. Ja, aber er wurde doch im Regent's Park gefunden, oder? Mhm. Und die Leiche kann sich doch nicht allein auf den Weg gemacht haben. Ja, das ist nur so eine Vermutung von mir. Eigentlich bloß ein Gefühl. Warum interessiert Sie das alles eigentlich so sehr? Weil mich Miss Slater engagiert hat, das plötzliche Verschwinden von Mr. Roche aufzuklären. Miss Slater? Was hat sie denn mit der ganzen Geschichte zu tun? Tja, das würde ich auch gern wissen. Du lieber Gott, jetzt muss ich aber gehen. Ich sitze da und lasse mich von Ihnen ausfragen und merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ja, danke, Miss Pittman, danke. Ich bringe Sie mit dem Auto zurück. Komm. Das ist aber nett von Ihnen, Mr. McPherson. Sie sollten sich nichts draus machen. Wie, was meinen Sie? Wenn Miss Slater wirklich auch was mit dem Mord zu tun haben sollte. Wie kommen Sie denn da drauf? Das wäre eine Schau. So, finden Sie. Es gibt ja noch andere Mädchen auf der Welt, nicht wahr? Und ein Mann wie Sie kann an jedem Finger 10 haben. Vielen Dank. Und was den Altersunterschied betrifft, ob 15 Jahre oder 20 oder meinetwegen auch mehr, darauf kommt es wirklich nicht an. Was bedeuten schon ein paar Jahre? Hören Sie mal, mein Kind. Jetzt sagen Sie nur nicht, dass Sie mein Vater sein können. Ja, das wollte ich gar nicht sagen. Da bin ich nämlich allergisch. Aber liebes Kind... Ach du lieber Gott, halten Sie sich vielleicht auch für einen uralten Greis, auf den nichts mehr wartet als das Altersheim? Das ist noch mal gut gegangen. Tja, es kommt davon, wenn man abgelenkt wird. Ist ja schon gut. Habt euch nicht so. Hätten Sie nicht Lust, mich mal auszuführen, Mr. McPherson? Was würde denn Ihr Freund dazu sagen? Ich habe keinen Freund. Du wirst aber höchste Zeit. Ich kenne ein nettes Lokal in der Charing Cross Road. Man kann dort wunderbar italienisch essen. Es heißt Portofino. Waren Sie schon mal da? Portofino? Wie wär's mit heute Abend? Ich meine, wenn Sie nichts Besseres vorhaben. Portofino. Halten Sie an, wir sind da. Also, bleibt es bei heute Abend? Ja, schön, um 8. Ja. Wir treffen uns dort, ja? Wenn Sie nichts Besseres vorhaben. Auf Wiedersehen, Mr. McPherson. Sie lief über die Straße und ihr helles, sehr blondes Haar flatterte im Wind. Sie hatte es jetzt offenbar sehr eilig. Ich war auf ihren verrückten Einfall nur deshalb eingegangen, weil sie den Namen Portofino genannt hatte. Das war das Lokal, wo Marjorie Slater gestern vor Mr. Wilson davongelaufen war und in dem sie sich am Abend des 24. Dezember mit Harry Roche hatte treffen wollen. Dann fiel mir ein, was wohl meine gute Mrs. Patton dazu sagen würde, wenn sie erfuhr, dass ich mich mit meiner Kindergarteneroberung in einem italienischen Restaurant verabredet hatte. In einem Anfall von Heldenmut beschloss ich, es sehr einfach zu verschweigen. Und dann plötzlich fiel mir noch etwas ein. Mr. Wilsons Revolver. Sein 22er. Dass er einen Revolver besaß, änderte das nicht alles? An der Ecke der Buckingham Palace Road hielt ich an und enterte die Telefonzelle kurz vor einem Passanten, der dasselbe vorhatte und mir durch die Glasscheibe eine drohende Gebärde hereinschickte. Ich verlangte eine Verbindung mit Chefinspektor Nutting und es dauerte mir plötzlich alles zu lange. Endlich hörte ich seine wie meist desinteressierte Stimme und sagte: Hören Sie, Al, wir müssen den ganzen Fall nochmal überdenken. Was heißt hier? Wissen Sie, dass Wilson einen Revolver besitzt? Ja, das haut sie vom Stuhl, was? Hallo? Hallo, Al, sind Sie noch dran? Revolver, sagen Sie? Ja, zwar nur ein 22er, mit dem man im Allgemeinen nicht viel Schaden anrichten kann, doch um Roche niederzuschießen, dazu hätte es gereicht. Ist das alles, was Sie dazu zu sagen haben? Sagen Sie mir, warum sollte er auf die ausgefallene Idee gekommen sein, diese Papierschere, von der Sie gesprochen haben, zu benutzen? Noch ist ja nur eine Theorie. Ach, auf einmal. Woher wissen Sie überhaupt, dass er eine Waffe hat? Er hat mich gestern Nacht damit bedroht. Bedroht? Ja. Ja, das interessiert mich. Kommen Sie doch gleich mal in mein Büro. So, Wilson hat Sie also mit seinem Revolver bedroht, McPherson. Ja, das habe ich Ihnen ja schon am Telefon gesagt. Ja, und wo war das? Gestern bei mir. Aber das hätten Sie mich doch auch am Telefon fragen können. Wozu haben Sie mich hier zitiert, Alter? Ja, weil Sie das Protokoll unterschreiben müssen, Sie Genie. Was denn für ein Protokoll? Ja, Sie sind aber heute schwer vom Begriff, Mann. Natürlich, dass er Sie mit der Waffe bedroht hat. Das gibt uns doch die Möglichkeit, Wilson wieder festzusetzen, verstehen Sie? Und dann werden wir ihn schon klein kriegen. Ach so, ja, warten aber... Sie, ich klinge nur nach Sergeant Crocker. Ja, Alter, das können Sie sich sparen. Nur glauben Sie, ich tippe selbst in die Maschine? Nein, aber ich muss Ihnen gestehen, was? Dass... Ja, ich kann das nicht beweisen, dass Wilson einen Revolver hat. Ja, wieso? Haben Sie ihm das Ding nicht abgenommen? Ja, ich habe ihm das Ding abgenommen. Also? Aber ich habe es ihm auch wieder zurückgegeben. Zurückgegeben? Ja. Aber zum Teufel, warum denn? Ich bin ein Anhänger des Eigentumprinzips, Ari. Wissen Sie, was Sie sind? Der größte Ochse sind Sie, verstanden? Wenn Wilson seine Kanone wieder im Besitz hat, dann kann er ganz einfach leugnen, sie jemals aus der Hand gegeben zu haben. Moment mal, Ari. Ich habe ja auch einen Zeugen. Na, dann ist ja noch nicht alles verloren. Wer ist es? Miss Marjorie Slater. Was nennen Sie ein Zeugen? Ja, sie war dabei. Warum? Die wird doch genauso leugnen wie Wilson, so wie die beiden zusammenstecken. Oder glauben Sie, sie wird ihn ans Messer liefern, vielleicht wegen ihrer schönen blauen Augen, McPherson? Also jetzt bin ich wirklich überzeugt, dass Sie ein Genie sind. Ah, wir werden es ja sehen. Ja, das werden wir auch sehen. Wir fahren gleich in den Supermarkt. Wenn Sie dabei sind, dann wird es ihr wenigstens nicht so leicht fallen, uns was vorzumachen. Ja? Tag, Mr. Wilson. Guten Tag. Oh, Ladies first. Tag, Miss Slater. Guten Tag. Gut, dass Sie auch da sind. Was führt Sie schon wieder zu uns, Mr. Nutting? Wissen Sie, wenn die Polizei hier ein- und ausgeht, ist das nicht gerade förderlich für unser Image. Tut mir leid, Mr. Wilson. Ah, und was will dieser Mr. Sherlock Holmes dabei? Besitzt er auch eine amtliche Eigenschaft? Nein, es handelt sich nur um eine Gegenüberstellung. Darf ich mal Ihren Waffenschein sehen, Mr. Wilson? Meinen Waffenschein? Ja, Sie haben doch einen. Ja, natürlich. Bitte. Danke. Als Geschäftsführer muss ich oft mit größeren Geldbeträgen zur Bank, wie Sie sich denken können. Ja, doch der Waffenschein berechtigt Sie nicht, Ihren Revolver sozusagen auch privat zu benutzen. Privat? Ich verstehe kein Wort. Na, dann zu Ihnen, Miss Slater. Sind Sie auch so schwer vom Begriff wie Mr. Wilson? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Mr. Nutting. Das dachte ich mir, ja. Sie haben also keine Ahnung, wie? Nichts gesehen, nichts gehört, was? Ja, was soll sie denn? Ich spreche mit Miss Slater, Mr. Wilson, mischen Sie sich nicht ein. Marjorie Slater vermied es, mich anzusehen. Sie sah überhaupt niemanden an, nicht mal Wilson. Und ihre Antwort kam zwar nur halblaut, doch klar verständlich. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Mr. Nutting. Mr. Wilson hat gestern Nacht Mr. McPherson mit seiner Waffe bedroht und Sie waren dabei, Miss Slater. Stimmt das? Oder hat mich Mr. McPherson falsch unterrichtet? Davon weiß ich nichts. Ja, das dachte ich mir. Ja, sind Sie dran, McPherson? Ich? Nein, danke, ich habe nichts zu sagen. Ja, dann dürfen wir die Unterredung als beendet betrachten. Oh, Verzeihung. Ich wollte natürlich Gegenüberstellung sagen, Mr. Nutting. Na, McPherson, Sie Genie-Ochse. Entschuldigen Sie die Störung. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, was habe ich gesagt, alter Schnüffler? Ja, 1-0 für Sie, ja. Ja, aber eins muss ich sagen. Dieser Wilson ist sich seiner Miss Slater so sicher, dass man auf den Gedanken kommen könnte, sie stecken unter einer Decke. Oder, ja, sie ist ihm hörig, sowas kommt vor. Warum sagen Sie nichts, McPherson? Ist Ihnen die ungetreue Klientin auf den Magen geschlagen? Wilson ist wirklich hart wie Stein. Ja, und fühlt sich sicher wie in Abrahams Schoß. Er könnte tatsächlich meinen haben, nichts zu verbergen. Ja, und vielleicht ist das tatsächlich nicht gewesen. Verdammt, jetzt können wir wieder ganz von vorn anfangen. Wir haben in Roches Vergangenheit rumgestöbert, seine hiesigen Verhältnisse durchleuchtet, soweit sie überhaupt was hergaben, da er ein ziemlicher Eigenbrödler gewesen sein muss. Das Ergebnis? Null. Nirgendwo ein Motiv, auch nur der geringste Hinweis, dass irgendwer ein Interesse daran gehabt haben könnte, ihn umzubringen. Es kommt nur Wilson in Frage. Doch dagegen sträubt sich mir alles. Ja, außerdem stimmt der Mord nicht mit der Tatzeit überein, wie Sie behaupten. Dr. Mahlen, der Polizeiarzt, hat es behauptet, nicht ich, McPherson. Der Obduktionsbericht liegt inzwischen vor, spricht dieselbe eindeutige Sprache. Na, Gott sei es geklagt. Übrigens hat Wilson Miss Slater zu mir geschickt, um Roches Verschwinden aufzuklären. Das hat sie mir selbst gesagt. Tja, und das spricht auch für ihn. Ja, und die 1000 Pfund, ich zu denen aus eigener Tasche offenbar doch beisteuerte. Wenn er der Mörder sein soll, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn. Na, vielleicht müsste man Psychiater sein, um dahinter zu kommen. Aber ich bin nur ein einfacher Polizeiinspektor und Sie, McPherson, Sie sind zwar ein Genie, doch beides scheint nicht auszureichen, das ist der Punkt. Dabei passt alles so schön zusammen. Die Gipsabdrücke der Autoreifen und der Fußspuren, die wir im Regents Park gemacht haben. Das Motiv, Theorie von dem Schlafmittel, das er Miss Slater eingegeben haben könnte, damit er ungestört zu seinem Mord kam. Tja. Und wie nun weiter, McPherson? Und wie nun weiter? Das könnte ich Sie genauso gut fragen, Alf. Ich war dann kaum wieder zu Hause, als das Telefon klingelte. Ja? Hallo. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, Mr. McPherson. So? Ich konnte nicht anders. Sie haben mich von Mr. Nutting als Lügner hingestellt, Miss Slater. Vielen Dank. Nein, nein, nur mit dem Revolvergriff über den Schädel gehauen, sonst nichts. Haben Sie Schmerzen? Ach, darauf kommt es doch jetzt nicht an. Entschuldigen Sie. Ich werde einfach nicht klug aus Ihnen. Zuerst laufen Sie vor Mr. Wilson davon, weil er so, wie sagten Sie, so lieblos von Harry Roche sprach, dann flüchten Sie zu mir, weil Sie ihm aus dem Weg gehen wollen und jetzt schlagen Sie sich wieder auf seine Seite. Wer soll denn daraus gescheit werden? Es lag mir fern, Ihnen irgendwelche Schwierigkeiten zu bereiten, Mr. McPherson. Schwierigkeiten? Die machen Sie sich verdammt nochmal selber. Wenn Sie Mr. Wilson zuliebe zu aller Welt die Unwahrheit sagen, dann wird Ihnen am Ende kein Mensch mehr ein Wort glauben. Verstehen Sie denn das nicht? Hallo? Hallo? Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut. Und? Und? Ja, was wollten Sie sonst noch sagen? Wollten Sie noch was sagen? Nein. Doch, nun machen Sie mir doch nicht schon wieder was vor, Marjorie. Hallo? Es wird höchste Zeit, den Weihnachtsbaum wegzuräumen, Mr. McPherson. Ich hoffe, Sie helfen mir dabei. Das ist eine gute Idee, meine Liebe. Ich nehme die Kugeln und die Kerzen ab. Und Sie sägen. Einverstanden? Einverstanden. Geben Sie mir die Säge her. Ich habe gerade große Lust, mich irgendwie abzureagieren. Das Portofino vermittelte weniger den Eindruck eines italienischen als den eines geografisch nur schwer lokalisierbaren orientalischen Restaurants. Ich traf 8:10 ein, weil ich Helen Webster nicht warten lassen wollte. Doch sie war schon da, obwohl ich sie beinahe übersehen hätte, als ich an dem Tisch für zwei Personen, wo sie saß, vorübergehen wollte. Hallo, Mr. McPherson. Hier bin ich doch. Sie trug ein Jersey-Kleid mit halblangen Ärmeln, eine modische Kette aus silbernen Metallblättchen und unechten saphirblauen Steinen, hatte ihr Haar im Nacken zu einem Knoten gebunden, so dass sie älter und ernster aussah. Der Lidschatten gab ihren hellen Augen eine aparte Note und die geschminkten Lippen unterstrichen den Eindruck. Mit einem Wort, eine hübsche, gepflegte junge Dame von ungefähr 20 Jahren, die ich länger ansah, als es mir bewusst war. Guten Abend. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, haben Sie etwa daran gezweifelt? Guten Abend. Ich hab's doch versprochen. Was man verspricht, das muss man auch halten. Sagt man zu kleinen Kindern. Ach, das soll auch unter Erwachsenen üblich sein, habe ich mir sagen lassen. Ich habe schon 2 Martini bestellt, wollte aber nicht anfangen, bevor Sie da sind. Aha, das ist nett. Ein folkloristisch gewandeter Kellner in Hemdsärmeln und roter bestickter Weste kam heran und kredenzte uns die Aperitifs. Chin chin. Chin chin. Wie gefalle ich Ihnen, Mr. McPherson? Hübsch sehen Sie aus. Direkt zum Verlieben. Ich meine, mir als alten Freund dürfen Sie ruhig erlauben, das ganz ohne Zweideutigkeit zu sagen. Alt? Kommen Sie mir schon wieder mit dem Altersunterschied. Dagegen bin ich allergisch, wie Sie wissen. Also, worauf haben Sie Appetit? Tja. Spaghetti alla Milanese, Bolognese, Napoletana. Oh, nee, keine Spaghetti. Ich muss auf meine Linie ab. Eitel sind Sie also auch. Na, welcher Mann ist das nicht? Da haben Sie recht. Wie wär's mit Cotoletta alla Milanese? Wissen Sie was, Miss Webster? Der Abend war Ihre Idee. Ich überlasse alles Ihnen. Gut. Signore? Sofort prallte sie mit ihren Italienischkenntnissen. Allora, due minestrone, due cotolette alla milanese, e due insalata mista. Ja, und zum Trinken brauchen wir natürlich auch etwas. Vino Rosso, würde ich sagen. Mhm. Uno fiasco lambrusco, per favore. Sagte sie, und der Kellner ließ nicht erkennen, wie ihm ihr Italienisch imponierte. Im Sommer war ich in Italien. Meine erste Urlaubsreise. Es war hinreißend. So ganz allein? Oh nein, wir waren eine ganze Reisegesellschaft. Und da bin ich auch zum ersten Mal geflogen. Leider war schlechtes Wetter während des Hin- und Rückfluges und wir haben überhaupt nichts gesehen, außer Wolken. Aber das ist auch grandios, so über den Wolken zu schweben und der unwahrscheinlich blaue Himmel. Blöd ist nur, dass einem dauernd schlecht wird im Flugzeug. Ich habe gekotzt und gekotzt. Entschuldigen Sie, ich wollte natürlich... Ich meine, ich bin eine dumme Gans. Due minestrone, per favore. Prego. Grazie, wollte ich sagen. Mir hat es großartig geschmeckt. Und Ihnen? Ausgezeichnet. Seien Sie ein bisschen vorsichtig mit dem Wein. Warum denn? Der trinkt sich leicht, ist aber heimtückisch. Ich möchte Sie wohlbehalten zu Hause abliefern und mir nicht die Vorwürfe Ihrer Eltern anhören müssen. Meine Mutter ist schon 8 Jahre tot. Ich lebe mit meinem Vater allein. Und er ist selber ein Säufer. Dem ist es egal, wie ich nach Hause komme und ob überhaupt. Der merkt nichts davon. Das tut mir sehr leid für Sie, Helen. Danke. Wofür? Weil Sie zum ersten Mal Helen zu mir gesagt haben. Ja, das ist mir so rausgerutscht. Entschuldigen Sie. Warum? Ich mag's gern. Ich muss selber auf meinen Vater aufpassen, wissen Sie. Er arbeitet nur, wenn er Lust hat. Und wenn uns meine Mutter nicht ein kleines Erbteil hinterlassen hätte, müssten wir manchmal vielleicht sogar hungern. So viel verdiene ich ja noch nicht. Und wenn wir am ersten zusammenlegen, reicht es oft nur für Miete und Heizung und was man so zahlen muss. Das war schlimm, was Sie mir da erzählen. Wir haben uns doch nicht getroffen, um uns Familiengeschichten zu erzählen. Ich will mich ein bisschen amüsieren, mit Ihnen reden und... Darf ich Sie auch beim Vornamen nennen, Mr. McPherson? Selbstverständlich, ich heiße John. Das weiß ich doch. Ich werde Sie Johnny nennen. Oh. Nein, nein, das geht nicht, das klingt mir zu komisch. Ja, das finde ich aber auch. Also einfach John. Das wird... Um Gottes Willen, mein Chef. Wo? Und Miss Slater. Warum verstecken Sie sich? Zu spät, er hat mich schon entdeckt und kommt auch noch her. Beruhigen Sie sich, schließlich hat man Sie nicht beim Stehlen von silbernen Löffeln erfahren. Hallo, Miss Webster, was tun Sie denn? Mr. McPherson? Ja, guten Abend, Mr. Wilson. Na, Miss Slater. Guten Abend. Ich wusste gar nicht, dass Sie Miss Webster so gut kennen. Ja, heute Morgen, als Sie sie zu mir schickten, da entdeckten wir, dass ich ein alter Freund Ihres Vaters bin. Guter alte George. Wir hatten uns leider aus den Augen verloren, wie das manchmal eben so geht, aber er bestand darauf, dass ich seine kleine Tochter heute ausführe. Ja, ich verstehe. Leider können wir Sie nicht bitten, an unserem Tisch Platz zu nehmen. Sie sehen ja. Ja, wir wollen auch nicht stören, Mr. McPherson. Ja, dann noch viel Spaß. Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, Hel, was ist los? Puh, ich konnte kein Wort rausbringen. Ja, das war nicht zu übersehen. Woher wissen Sie eigentlich, dass mein Vater George heißt? Wie heißt der Tat? Nein, das ist ja wirklich toll. Das war reine Intuition. Na dann Prost. Prost auf den guten alten George. Das war eine Schau. Na, geht's Ihnen jetzt wieder besser? Oh ja, danke. Was machen Sie jetzt? Jetzt studieren Sie die Speisekarte. Ach, ich kann gar nichts sehen. Wollen wir nicht die Plätze tauschen? Das würde ziemlich auffallen, fürchte ich. Ja, das ist wahr. Nein, so ein Zufall. Wie viel 1000 lokale mag es in London wohl geben? Und ausgerechnet... Sie hatten sich an einem Tisch in einiger Entfernung niedergelassen. Mr. Wilson saß mit dem Rücken zu uns, während Marjorie Slater und ich uns ansehen konnten. Allerdings bemühte sie sich, mich für Luft zu halten, schien jedoch einige Schwierigkeiten zu haben, es durchzustehen. Ich wusste gar nicht, dass die so gut miteinander stehen. Im Geschäft lassen die sich nichts davon anmerken. Naja, wahrscheinlich, um dem üblichen Tratsch zu entgehen. Und jetzt ärgern sie sich, dass ich Bescheid weiß und sie mir nichts mehr vormachen können. Während das Sommersprossenfräulein ihre Schlüsse aus der Sache zog, fiel mir ein Mann auf, der kurz hinter den beiden eingetreten war und an einem Tisch Platz nahm, wo schon ein anderer saß. Bisher hatte ich nicht auf ihn geachtet. Jetzt jedoch kam es mir so vor, als würde ich ihn kennen. Und dann fiel es mir auch sogleich ein. Er war mir erst vor kurzem bei Scotland Yard über den Weg gelaufen und ich war überzeugt, dass sowohl er wie auch der Zweite, der sich zu ihm gesetzt hatte, Spitzel waren. Das ist aber nicht nett, dass Sie Miss Slater in allem fort anstarren. Schließlich sind Sie mit mir gekommen, Mr. McPherson. Sie irren sich, Helen. Außerdem habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich John heiße. Na, wo gucken Sie denn sonst hin, John? Entschuldigen Sie mich eine Minute. Wohin wollen Sie denn? Danach fragt eine Dame nicht. Oh, entschuldigen Sie. Sie bekam einen roten Kopf und ich stand auf und ging in Richtung der Garderobe, wo auch die Toiletten lagen. Es war so, dass sich Marjorie Slater plötzlich nach einem kurzen Wortwechsel mit ihrem Mr. Wilson erhoben hatte und nach hinten gegangen war, gefolgt von einem der beiden Polizeispitzel, den ich erkannt hatte. An der Garderobe ließ ich mir meinen Mantel geben und fingerte zum Schein in den Taschen herum, bis Marjorie Slater wieder erschien. Sie lächelte etwas spöttisch. Amüsieren Sie sich auch gut, Mr. McPherson? Danke. Miss Webster ist reizend. Ja, in ihrer Kittelschürze im Geschäft wirkt sie wie ein halbes Kind. Passen Sie mal auf, Miss Slater. Sehen Sie sich den Mann, der bald auftauchen wird, gut an. Wozu? Das ist ein Scotland Yard-Spitzel. Kommen Sie. Ich bin sicher, dass drinnen noch einer sitzt. Direkt neben ihm im Tisch. Ist eigentlich unfair von mir, Inspektor Nutting gegenüber, aber... Irgendwie sind wir ja noch immer Partner, was? Wenn unsere Geschäftsbeziehungen auch schon beendet sind. Aber wieso lässt Mr. Nutting mich beobachten? Natürlich gilt das in erster Linie Mr. Wilson, doch misstraut er auch Ihnen, das wissen Sie. Das ist mir neu. Na, dann wissen Sie es jetzt. Entschuldigen Sie, Miss Slater, was wollten Sie mir eigentlich heute Nachmittag am Telefon noch sagen? Ich? Ja, es hörte sich so an. Haben Sie sich getäuscht, Mr. McPherson? Sie schickte sich an, in das Lokal zurückzukehren. Ich hielt sie am Arm fest und dann, wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel, fiel es mir ein. Und es war wirklich die Eingebung dieses Augenblicks. Bitte lassen Sie mich gehen. Er hat es Ihnen gesagt, nicht wahr? Was? Er hat Ihnen gestanden, dass er es war. Wovon reden Sie denn? Von Harry Rochs Ermordung. Ich verstehe nicht. Ach, Sie verstehen nicht. Er hat Ihnen, weil Sie wegen der Sache mit dem Schlafmittel misstrauisch geworden sind, alles eingestanden, nicht wahr? Und jetzt erpresst er Sie. Droht Ihnen, Sie in die Sache mit reinzuziehen, wenn Sie als eine Alibi-Zeugin umfallen. Das geben Sie doch zu. Sie sind verrückt. Ach, Sie lieben ihn und darauf gründet er auch seinen Plan. Aber Marjorie, Sie lieben ihn nicht wirklich. Sie sind ihm, verzeihen Sie, wenn ich das sage, Sie sind ihm verfallen auf Gedeih und Verderb. Und er ist genau der Typ, der immer nur nehmen kann, doch niemals gibt. Aber Sie müssen sich von dieser Selbsttäuschung eines unechten Gefühls befreien. Sie müssen... Sie sind nicht nur verrückt, Mr. McPherson, sondern unverschämt, um kein schlimmeres Wort zu gebrauchen. Adieu. Sie ging, und ich verharrte eine Zeit lang auf der Stelle, um mich wieder in die Gewalt zu bekommen. Die alte Frau an der Garderobe schaute herüber und lächelte, obwohl sie es nicht sehen lassen wollte. Dann tauchte Helen Webster auf. Wo bleiben Sie denn so lange? Ich langweile mich ja zu Tode. Entschuldigen Sie, am besten wir gehen jetzt. Schon? Warum denn? Sie haben mit Miss Slater gesprochen, nicht wahr? Sie war auch so lange draußen. Kommen Sie, Helen, wir gehen noch irgendwo anders hin. Gefällt es Ihnen hier nicht? Dann kommen Sie schon. Ich bezahle die Rechnung und dann gehen wir, wohin Sie gern möchten. Einverstanden? Einverstanden. Wissen Sie was? Wir fahren in eines dieser gefährlichen Lokale in Soho. Da wollte ich schon immer mal hin. Und wenn Sie dabei sind, kann mir ja nichts passieren. Aha. Also langweilten wir uns kurz darauf in einem fast lichtlosen, mit Plüschmöbeln ausstaffierten Etablissement, das sich White Horse Club nannte und an dem nur die Preise auf der Getränkekarte bemerkenswert waren. Als die unvermeidliche Striptease-Tänzerin auftrat, deren Jugend schon weit zurückliegen musste, kicherte Helen Webster und blickte zur Seite. Die Reaktion war zwar völlig die richtige, doch hielt ich es für vernünftiger, die astronomische Rechnung zu begleichen und unser Glück anderswo zu suchen. Nach einigen Irrfahrten strandeten wir schließlich an der Theke eines Lokals, das weder musikalisch noch in Bezug auf die Sittlichkeit zu beanstanden war. Nur die Preise waren die gleichen wie bei der Stripperin. Wir tranken zwei Whisky mit viel Soda und Helen Webster erzählte mir von ihrem Urlaub in Italien und ich hörte geduldig zu, während die Mitternachtsstunde immer näher rückte. Ich sage Ihnen, es war hinreißend, Johnny. Sie müssen unbedingt auch mal nach Italien fahren. Vielleicht nächsten Sommer? Und vielleicht mit mir? Naja, jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Es ist gleich 12. Oh, schade. Ich war gerade so schön im Zug. Zahlen? Sie sind ein Spießer, John. Wir fuhren in Richtung Finsbury, wo sie, wie ich im Verlauf des Abends erfahren hatte, am Middleton Square wohnte. Sie redete jetzt nichts mehr und nach einer Weile fragte ich, was denn los sei. Nichts. Mhm. Vorhin sagten Sie, Sie seien so schön im Zug. Reden kann man doch auch im Auto. Ich habe keine Lust mehr. Außerdem interessiert es Sie ja sowieso nicht. Alles, was Sie angeht, interessiert mich. Das sagen Sie bloß so. Helen, warum sind Sie verstimmt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, nein, es war ein wunderschöner Abend und ich danke Ihnen für alles. Aber? Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich bin keine Jungfrau mehr. Meine liebe Helen, Sie haben keinerlei Veranlassung mehr, ein solches Geständnis zu machen. Ich möchte, dass Sie es wissen. Weil ich genau weiß, dass Sie Angst haben. Ich meine, dass Sie fürchten. Sie wissen schon. Mein liebes Kind. Hören Sie doch auf, ich bin kein liebes Kind mehr. Wir hielten vor dem Haus, wo sie wohnte. Eine unwirtliche Gegend. Mietskasernen, von denen der Putz abblätterte, nahe eine Kirche, ein Rasenplatz, der nur von ein paar alten Bäumen aufgelockert wurde. Ein später Passant torkelte über die Straße, fummelte eine Weile an dem Türschloss herum und trat schließlich, als er bemerkte, dass nicht zugeschlossen war, ins Haus. Das war mein Vater. Er ist wieder betrunken. Ich warte noch eine Weile, bis er ins Bett gefunden hat. Glauben Sie denn, dass Sie bei Miss Slater eine Chance haben, wo sie in Mr. Wilson verschossen ist? Es kommt nicht immer darauf an, wieder geliebt zu werden. Das gilt dann doch auch für mich, oder? Ach, das bilden Sie doch alles bloß ein. Dass ich mich in Sie verliebt habe? Genau. Woher wollen Sie das denn wissen? Herrgott, wollen Sie wirklich einen Mann anhimmeln, der Ihr Vater sein könnte? Aha, der Altersunterschied. Hab ich's mir doch gedacht. Hören Sie, Helen. Sagen Sie doch einfach, dass Sie mich nicht ausstehen können. Das wäre wenigstens ehrlich. Wie kann ich etwas sagen, was nicht wahr ist? Also mögen Sie mich doch. Wenigstens ein bisschen. Sie machen es einem wirklich nicht leicht. Ich will es Ihnen ja nicht leicht machen, John. Sie müssen jetzt nach oben. Mitternacht ist vorüber und wenn Ihr Vater... Ja, mag... Sie haben recht. Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nach Hause gekommen, hielt ich den Tag für ausgestanden. Ich regelte mich jedoch kaum in meinem Paradesessel, um noch eine Pfeifenlänge zu rauchen, als es an der Tür läutete. Mrs. Patton lag natürlich schon in tiefstem Schlummer, und so ging ich, um selbst zu öffnen. Meine Überraschung war umso größer, als ich mit allem Möglichen gerechnet hatte, nur damit nicht. Sie, Helen? Ja, wie kommen Sie denn jetzt hierher? Mit dem Taxi. Ja, aber das... Er hat mich geschlagen. Wer hat Sie geschlagen? Mein Vater. Darf ich nicht hinein? Ja, gewiss, kommen Sie. Er war furchtbar wütend. Weil Sie so spät nach Hause kamen? Ich weiß nicht, ich bin einfach fortgelaufen. Ich hatte so schreckliche Angst. Sind Sie verletzt? Ich weiß nicht. Dann setzen Sie sich jetzt mal hin. Danke. Ich werde mit Ihrem Vater sprechen. Wie ist Ihre Telefonnummer? Wir haben kein Telefon. Ja, da muss ich Ihnen persönlich mit ihm reden. Kommen Sie, wir fahren sofort zu ihm. Bitte nicht. Es hat ja alles keinen Zweck. Er ist zu sehr betrunken. Tja. Lassen Sie mich dableiben. Ich werde in dem Sessel schlafen und mich nicht mucksen. Und morgen schleiche ich mich so zeitig aus dem Haus, dass Mrs. Patton mich nicht sieht. Ach, Mrs. Patton, das wäre die geringste Sorge. Aber vielleicht ist es wirklich am besten. Ja, ich werde morgen mit Ihrem Vater reden. Oh ja. Und Sie schlafen natürlich in meinem Bett. Und ich nehme den Sessel. Wenn Sie mich nur nicht wieder wegschicken, John. In weniger als 10 Minuten sagten wir einander gute Nacht und das Sommersprossenfräulein, das sich wieder beruhigt hatte, verschwand in meinem Schlafzimmer. Ich rauchte meine Pfeife zu Ende, rückte dann den niederen Hocker, auf dem Weiland der Weihnachtsbaum gestanden hatte, näher an meinen Paradesessel, entledigte mich meines Jacketts und löschte das Licht. Dann machte ich es mir so bequem, als es ging, und ich musste ziemlich rasch eingeschlafen sein. Denn als ich plötzlich meinen Namen hörte und aufwachte, wusste ich nicht, wie viel Zeit vergangen war. »Was ist los?«, fragte ich ins Dunkle des Zimmers hinein. »Ich bin's, John.« »Helen? Ja, können Sie nicht einschlafen? Brauchen Sie irgendwas? Warum machen Sie kein Licht?« »Nein, bitte kein Licht machen.« Ihre Stimme vibrierte. Ich erhob mich und dann spürte ich ihre Hand, die nach meiner griff und sie auf ihre Schulter legte. Dann stand sie wie erstarrt und ich ließ meine Hand über ihren Körper gleiten und fühlte, dass sie nackt war. Helen? Bitte nichts mehr sprechen. Bitte. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war es noch finster. Ich bemerkte sogleich, dass Helen nicht mehr da war. Ich knipste das Nachtlicht an und sah auf dem Kopfkissen neben mir einen Zettel. Ich nahm ihn und las. »Mein Lieber, jetzt ist es 16:30 und ich muss gehen. Obwohl ich lieber bleiben würde. Verzeih mir, dass ich dich so schrecklich lieb habe. Und verzeih mir, dass ich dich angelogen habe. Mein Vater hat mich nicht geschlagen. Aber was hätte ich tun sollen, um bei dir bleiben zu können? Du hättest mich sicherlich wieder weggeschickt, nicht wahr?« Ich muss dir auch gestehen, dass ich zuerst die Absicht hatte, dich nur ein bisschen einzukochen, weil du wie zu einem kleinen Mädchen zu mir gesprochen hast. Doch nun ist es passiert, dass ich mich furchtbar in dich verliebt habe. Bist du mir böse, mein Liebste? Ich küsse dich nicht noch einmal, weil ich dich nicht aufwecken will. Jetzt gehe ich. Deine Helen. PS. Entschuldige, wir haben doch Telefon zu Hause. Auch das war gelogen, weil ich Angst hatte, dass noch alles schief gehen könnte. Die Nummer ist Finsbury 5885. Leicht zu merken. Es wäre schön, wenn du mich mal anrufen würdest. Ich werde jeden Abend zu Hause sein. Jetzt muss ich wirklich gehen, sonst verpasse ich noch die erste U-Bahn. Schlaf gut, mein lieber Johnny. Helen. Beim Frühstück fand ich dann noch einen weiteren Zettel mit einer unerwarteten Mitteilung vor. Er lautete: »Sehr geehrter Mr. McPherson, fristgemäß kündige ich hiermit unser Mietverhältnis zum 31. März nächsten Jahres. Die Gründe, die mich zu diesem Schritt veranlasst haben, sind Ihnen bekannt. Gezeichnet Victoria Patton.« Meine Wirtin und Haushälterin war unterwegs, um Einkäufe zu machen. Als sie 10 wiederkam, ging ich zu ihr in die Küche. »Wollen Sie mir bitte sagen, was das zu bedeuten hat, Verehrteste?« »Schämen Sie sich.« Sie haben also wieder mal gelauscht. Ich lehne es ab, diesen unerhörten Vorfall mit Ihnen zu diskutieren. Na. Mr. McPherson, außerdem handelt es sich ja nicht um eine x-beliebige moralische Verfehlung, für die man noch Verständnis aufbringen könnte, sondern um eine schwere sittliche Entgleisung. Das verbitte ich mir. Verführung Minderjähriger, das ist der Tatbestand. Es ist ja völlig sinnlos, mit Ihnen zu reden. Ich lehne es ab, mit Ihrem Unsinn anzuhören. Und ich lehne es ab, in Zukunft weiter mit Ihnen zu verkehren. Ich ersuche Sie, mir nur noch schriftlich mitzuteilen, was Sie mir zu sagen haben. Ja. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Verdammt nochmal eingehen. Ihr Vorschlag, Mrs. Patton, deckt sich mit meinen Wünschen. Ich werde dafür sorgen, dass die vierteljährliche Kündigungsfrist nicht ausgeschöpft zu werden braucht. Wie Sie wünschen, Mr. McPherson. Gut, dass kein dritter Zeuge dieses Vorfalls war. Er hätte vermuten können, es handle sich um eine Auseinandersetzung zwischen Eheleuten. Gegen Abend läutete das Telefon wieder, aber als ich abnahm, blieb die Leitung stumm wie zuvor. Verdammt nochmal, warum melden Sie sich denn nicht? Hallo, sind Sie es, Marjorie? So melden Sie sich doch. Hier ist nicht Marjorie. Ach, Sie sind's, Helen. Enttäuscht, wie? Nein, nein, wie kommen Sie denn darauf? Gott sei Dank. Ich dachte schon, du hättest alles vergessen, was war. Ich habe nichts vergessen, mein Kleines. Es ist sehr schön, dass du anrufst. Wirklich? Ja, selbstverständlich. Ich habe heute schon mal angerufen. Du warst das? Ja, warum hast du dich da nicht gemeldet? Du hast so komisch gesprochen. Warst so wütend. Und ich dachte, du seist es auf mich. Aber das ist doch Unsinn. Liebst du mich noch, Johnny? Ja. Ich liebe dich schrecklich. Wirklich. Denkst du auch nicht allzu schlecht von mir? Mm-mm. Oder lachst du mich vielleicht aus? Wie kommst du denn da drauf? Weißt du, was ich mir den ganzen Tag gewünscht habe? Sag es. dass du mich vom Geschäft abgeholt hättest. Ich weiß, es ist Unsinn und ich wusste auch, dass du nicht kommen würdest. Aber ich hab's mir trotzdem so sehr gewünscht. Ich bin eine dumme Gans, nicht wahr? Nein, das bist du nicht. Wirst du mich auch mal vom Geschäft abholen? Ja, sicher. Wann? Vielleicht morgen? Wenn du es willst, Helen, natürlich. Ja, sehr. Morgen machen wir schon um 4:30 zu, weil Silvester ist, weißt du. Mhm. Wir könnten dann miteinander irgendwo hingehen und bis ins neue Jahr zusammenbleiben. Möchtest du das? Ja, Helen. Und dann werden wir... Nein, sag jetzt nichts mehr. Wir wollen uns alles für morgen aufsparen, ja? Dann sagst du mir, wohin wir gehen und ich werde überall mit dir hingehen, wohin du willst. Gute Nacht, John. Gute Nacht, mein liebes Kleines. Ich hörte eine Weile auf das Besetzzeichen und es war mir, als sei es eine besondere zusätzliche Nachricht für mich. Ich legte auf, trat ans Fenster und öffnete es. Es war alles wie immer und dennoch schien mir alles wie neu zu sein. Als sähe ich es zum ersten Mal. Der Fluss, die Straße, die Autos, die Menschen, die Lampen, die Lichtkegel auf das Pflaster setzen, die Silhouette der Brücke, der Himmel, die Nacht. Fröhliche Weihnachten von Karl Richard Schon. Zweiter Teil. Sie hörten Herbert Bötticher als Detektiv Macpherson und Karin von Ostholt als Marjorie Slater. Katharina Lopinski als Helen Webster. Reinhard Glemnitz als Randolph Wilson. Günther Sauer als Detektiv-Chefinspektor Albert Nutting. Ursula Wondrak-Hübner als Mrs. Patton. Und Alexander Malachowski als Kellner. Die Musik schrieb Frank Duval. Regie führte Peter M. Preisler. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1978.